Zweitens die Friedhofsrede aus dem Roman Biarritz von Sir John Radcliffe, erster Band, Kapitel auf dem Judenkirchhof in Prag, Seite 146 bis 166, Deutscher Volksverlag München, 1924. Seid gegrüßt, ihr Rosche Warte Abbot der 12 Schebatin Israels, sagt eine tiefe Stimme. Sei gegrüßt, du Sohn des Verfluchten. 100 Jahre sind vergangen, woher kommen die Nessims? Wo der Wind herweht, wo das Volk Adonais zerstreut ist über die Länder, deren Herrschaft der Altvater ihnen verheißen. Seid gerüstet zu erfüllen die Verheißung in den 100 Jahren, die kommen? Wir sind es. So gebt die Antwort derer, die ihr vertretet, schäbelt Juda. Amsterdam, antwortet eine kräftige, feste Stimme. Schäbelt Benjamin? Toledo, klang es wohl. Schäbelt Levi? Worms. Schäbelt Manasse? Budapest. Schäbelt Gad? Krakau. Schäbelt Simeon? Rom. Schäbelt Sebulon? Lissabon. Schäbelt Ruben? Paris. Schäbelt Dan? Konstantinopel. Schäbelt Asser? London. Schäbelt Isaschar? Die hinter dem Gestrüpp konnten den Namen nicht verstehen, den die heisere, schwache Stimme des Gerufenen murmelte. Schäbelt Naphtali? Prag. Und ich, der Repräsentant der Verstoßenen und Wandernden, sagte der Frager mit tiefer Stimme, der umherzieht durch die Welt, euch zu sammeln zum Werke der Vergeltung und der Verheißung, die gegeben ward dem Samen Abrahams und die ihm genommen ist durch die Söhne des Gekreuzigten. Wer da ist vom Hause Aarons, der stehe auf und prüfe die Häupter und sammle den Rat. Der Mann, der zuerst gekommen, erhob sich und setzte sich an den Steinhaufen. Einer nach dem anderen trat zu ihm, flüsterte ihm das siebensilbige Wort zu, das am Abend dem Wächter des Kirchhofes genannt worden, und jedes Mal nickte er Zustimmung. Dann nahmen alle wieder ihre Plätze ein. »Brüder«, sagte der Levit, »unsere Väter haben den Bund gemacht, der die Eingeweihten der Schebatim führt, alle 100 Jahre zu dem Grabe des großen Meisters der Kabbala. So ist die Lehre, welche den Erwählten die Macht auf Erden verleiht, die Herrschaft über alle Geschlechter aus dem Samen Ismaels. 1800 Jahre führt das Volk Israels den Kampf um die Herrschaft, die Abraham versprochen worden und die das Kreuz uns entrissen. Unter den Sohlen unserer Feinde, unter Druck und Tod und Bedrängnis jeder Art hat Israel niemals diesen Kampf aufgegeben. Und weil das Volk Abrahams zerstreut worden über die ganze Erde, wird die ganze Erde auch ihm gehören. Die weisen Männer unseres Volkes leiten den Kampf seit Jahrhunderten, und Schritt um Schritt erhebt sich das Volk Israels von seinem Sturz, und gewaltig ist die Macht geworden, die es offen und geheim ausübt, bereits über die Throne und Völker. Denn unser ist der Gott der Erde, den Aaron uns tröstens gemacht in der Wüste, das goldene Kalb, vor dem sich beugen die Abtrünnigen. Wir hören, murmelte es im Kreise. Wenn alles Gold der Erde unser ist, ist alle Macht unser, dann ist die Verheißung, die Abraham gegeben ward, erfüllt. Das Gold ist das neue Jerusalem, es ist die Herrschaft der Welt. Es ist Macht, es ist Vergeltung, es ist Genuss, also alles, was die Menschen fürchten und wünschen. Das ist das Geheimnis der Kabbala, der Lehre von dem Geist, der die Welt regiert, von der Zukunft. 18 Jahrhunderte haben unseren Feinden gehört. Das neue Jahrhundert gehört Israel. Zum 5. Mal versammeln sich in dem 1000-jährigen Kampf, zu dem wir uns endlich ermannt, die Wissenden des geheimen Bundes an dieser Stätte Rat zu pflegen über die besten Mittel, welche Zeit und die Sünden unserer Feinde bieten. Und jedes Mal hat der neue Sanhedrin seit 500 Jahren fortschreitende Siege Israels zu verkünden gehabt. Doch noch kein Jahrhundert erfreute sich solcher Erfolge wie dieses. Darum dürfen wir glauben, dass die Zeit nahe ist, nach der wir streben, und dürfen sagen, unser ist die Zukunft. Wenn nicht eine Judenhetze dazwischen kommt, sagte mit bitterem Hohn der Stammlose, der den Advocatus Diaboli des Kollegiums der Heiligsprechung bei dieser Versammlung zu vertreten schien. Die dunklen Zeiten dieser Gefahr sind vorüber. Die Fortschritte der sogenannten Kultur der christlichen Völker ist der beste Schutz unseres Strebens. Bevor wir den Rat der einzelnen Stämme hören, wollen wir die Mittel der materiellen Macht unseres Volkes in der Gegenwart prüfen, das bare Kapital über das Israel zu verfügen hat. So nennt denn die Reichsten aus unserem Volk auf den 7 Weltmärkten Europas und wie hoch man sie schätzt. Beginnt denn mit Paris. Fold & Co. berichtete die Stimme des Seken. 20 Millionen Franken. A.J. Stern & Co. 30 Millionen. G.L. Halfen & Co. 20 Millionen. Anton Schnapper 15 Millionen. Samuel von Haber 7 Millionen. H.J. Reinach 7 Millionen. J.E. Kann & Co. 5 Millionen. Bischofsheim, Goldschmidt und Co. 15 Millionen, M. Cahen de Onvers 5 Millionen, zusammen 124 Millionen Franken. Dazu kommen die kleineren Häuser mit etwa 80 Millionen, sodass das Kapital in den Händen Israels zu Paris mehr als 200 Millionen Franken beträgt. Das ist der 47. Teil der Staatsschuld von Frankreich, sagte der Wandernde. Pereire Mirist, die zu den unseren gehören, sind auf 30 Millionen zu schätzen. Weiter, der Bericht von London. Moses Montefiore 2 Millionen Pfund. Moses und Sohn, Bischofsheim und Goldschmidt und Gebrüder Stern, jeder 1 Million. R. Raphael und Sohn, 800.000. Louis Cohen und Sohn, Samuel Montagu, jeder 500.000 Pfund. Zusammen 6 Millionen 800.000. Die kleineren Häuser der City über 4 Millionen, zusammen 11 Millionen Pfund oder 260 Millionen Franken in London. Ich bemerke, dass der Seken die Häuser Rothschild auslässt, die Fürsten der Börse. Sie müssen besonders genannt werden, erklärt der Levit, der Bericht von Wien. Moritz Königswarter 14 Millionen Gulden, berichtete die dritte Stimme. Hermann Todeskurs S 15 Millionen, M.L. Biedermann und Co., Max Springer, Efrusi und Co. und Eduard Wiener jeder 1,5 Millionen, Ludwig Ladenburg 2, Franz Schrey 2,5, Leopold Epstein 3 Millionen, zusammen 46,5 Millionen, die kleineren Häuser 14 Millionen, zusammen 61 Millionen Gulden oder 152 Millionen Franken in Wien. Die österreichischen Anleihen sind billig, 2.288 Millionen Gulden Staatsschulden. Beim Bankrott muss sich das Vermögen der unseren verdoppeln. Berlin,